Mancher lernt's nie. Zu dir kommt kein Geld. Zu dir nicht. Erstens kommt Geld überhaupt nur dahin, wo schon etwas ist. Geld kommt zu Geld. In den Dallas fallen nur manchmal die Lotteriegewinne, bei deren Eintrudelung die armen, alten Zeitungsabonnenten die mürben Hände über den Kopf zusammenschlagen und vor Fassungslosigkeit zu weinen anfangen. Darauf geloben sie, sich eine Nähmaschine und eine Gurkenfabrik zu kaufen und fürderhin ein anderes Leben zu führen. Das sind so Märchen. Zweitens kommt zu dir kein Geld, weil du es nicht zündend genug liebst. Naja, du möchtest es gern haben, aber damit ist es nicht getan. Gern haben? Du sollst nicht nur begehren deines nächsten Bankkonto, du musst Geld inbrünstig lieben, dich darauf herumsielen, es in die Körperhöhlungen klemmen. Na, lassen wir das. Aber vor allem kommt es nicht zu dir, weil es sieht, wie du es ausgibst. Du gibst es falsch aus. Nicht verschwenderisch, das ist wieder eine andere Sache. Nein, du gibst es aus so, bitte, was bin ich Ihnen schuldig? Hier. Ganz falsch. Solange du nicht weißt, was Geld auszahlen bedeutet, so lange wirst du kein Geld haben. Zahlen ist himmlische Gnade, Barmherzigkeit, Manna, Segen und unendliche Herablassung. Die wird nicht so leicht herausgeteilt, mein Lieber. Zu dir kommt Geld nicht, weil du immer noch nicht gelernt hast, wenn man von dir Geld haben will, so musst du zunächst einmal das sagen, was jeder normale Mensch sagt, wenn man etwas von ihm haben will. Nein! Der, der von dir Geld haben will, sei dein Gegner, der Gott sei bei uns, dein Todfeind. So musst du ihn behandeln. Das will gekonnt sein. Nun komme mir ja nicht und erzähle, ja, aber der andere hat doch für mich etwas geliefert, gearbeitet, getan. Du Hammel! Als ob's darauf ankäme. Er ist der Feind, hör doch! Sag erst einmal zu ihm, nein. Dann zeigen Sie mal her. Wieso 3,40 Mark? Sie sind wohl verrückt. Und dann nimm einen Bleistift und streiche an der Rechnung herum. Und dann handle ihm die Hälfte ab. Und dann hol die Brieftasche heraus und leg die Rechnung hinein. Und zahle nicht. Und lass den anderen warten. Wer zahlt dir? Also? Und wenn du einmal zahlst, so nach langer, langer Zeit und nach Abzug eines Kontos, den du dir am besten nach dem Diskont in Liberia bei 54 Grad im Schatten ausrechnest, dann musst du den, der das Geld von dir zu bekommen hat, ordentlich demütigen. Ja, das kannst du doch für dein Geld verlangen, dass er dasteht und Gott dankt und gewissermaßen den Hut in den Händen dreht. Na, musst du dann sagen. Na, da, fang auf, ist gut. So zahlt man. Früher haben einem die Kerle wenigstens die Hände geküsst. Heute geben sie einem eine Quittung. Verdammte Zeit. Gib's ihm, wenn du's ihm gibst. Siehst du? Das musst du wissen für den Fall, dass du einmal in die ärgerliche Lage kommen solltest, etwas zahlen zu müssen. Zahlen ist Gnade mit einem Fußtritt. Und besonders für den, der sich nicht wehren kann. Aber du hörst ja nicht. Und daher kommt zu dir kein Geld. Zu dir nicht. Mancher lernt's eben nie.